Der nächste Titel ist endlich mal ein Titel in Deutsch. Ihr wisst ja, wir lieben Deutsch. Ja. Vielleicht erkennt ihr ihn. In Deutsch oder aus Deutsch? Überall nur Misstrauen, keiner blickt mehr durch. Alle sind gefangen ihrer eigenen Furcht. Erfasst und nummeriert, Tote im Beton. Kaltgestellt vom Fernsehen, Bildern ohne Ton. Babylon, Albtraumstadt, ich muss hier raus, ich hab dich da. Babylon, Albtraumstadt, ich muss hier raus, ich hab dich da. Alle sehen sich selbst und gierig voller Neid, hassen ihre Arbeit und haben keine Zeit. Von ungefähr mit fünf wartet diese Stadt auf die erste Bombe, ausgespielt Schachmann. Babylon, Albtraumstadt, ich muss hier raus, ich hab dich satt. Babylon, Albtraumstadt, ich muss hier raus, ich hab dich satt.